Laut Meldung von News 1 Südkoreas verurteilte die Parteileitung Busan der Gemeinsamen Demokratischen Partei Südkoreas am 19. Oktober in einer Erklärung die Teste der USA an biologischen und chemischen Waffen. Der Vorsitzende der Busaner Parteileitung verlangte die totale Aufhebung des Plans der USA für den Biochemiekrieg, der das Leben und die Sicherheit der Stadtbewohner von Busan gefährdet. Dann betonte er, dass er künftig gegen die Teste an biologischen und chemischen Waffen hart vorgehen wird.